warst damals meine große Liebe. Ich hab alles für dich getan, um dich nie zu verlieren. 1000 Songs, Engel, Chin, hab ich nur für dich geschrieben. Dachte, das aus uns wird was, aber du warst nur am Lügen. Ich hab dir gesagt, dass du mein Engel bist. Habe für uns gekämpft, aber du wirst dich niemals ändern, Bitch. Ich fass es nicht, alles ist vorbei. Niemals wieder werd ich sie lieben, wie in der früheren Zeit. Es ging alles so schnell, Mann, ich wollte zu dir. Ich war bereit, mein Leben für dich zu riskieren. Was ist bloß passiert? Ich krieg kein Auge mehr zu. Guck, was du getan hast. Meine Tränen sind aus Blut. Du kannst nicht alles haben, weil du hübsch bist. Denke bitte nicht, dass ich nach dir verrückt bin. Das ist mein letztes Lied, nur damit du Bescheid weißt. Wenn du dieses Lied hörst, denk an mich, wenn du weinst. Du warst damals meine große Liebe, für dich würde ich sogar heute noch mein Leben riskieren. Ich habe so lange für dich gekämpft, jetzt ist alles vorbei. Scheiß drauf, ich bedanke mich für diese Zeit. Ja, früher war alles noch anders, als jeder auf dich neidisch war und nur ich dein Mann war. Alles Vergangenheit, ich will dich nicht mehr sehen. An meinen Händen kann ich all die Lieder zählen. All die Lieder, die ich für dich schrieb. All die Lieder, die du nicht verdienst. Du hast mich so kaputt gemacht, ich fass es nicht. Nie gedacht, dass meine Liebe eine Schande ist. Ich versuche nicht an dich zu denken. Mich schreiben Weiber an, doch ich schaff es nicht, mich abzulenken. Das ist mein letztes Lied, nur damit du Bescheid weißt. Wenn du dies hörst, denk an mich, wenn du weinst. Kälter als in meiner Kälter als